Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are still going to continue with understanding Christ's kingdom. Es geht weiter mit Gottes Königreich verstehen. He wants us to understand his kingdom. Er möchte, dass wir sein Königreich verstehen. You know, any country you are to understand what they are doing there. Wir sollten verstehen, was wir in einem Land tun, in dem you wir wohnen. What are the laws, the rules and regulations, how things function. Wie funktionieren die Regeln? You see, you are to understand it. You cannot even change anything, but you can only understand and obey and just keep on moving, flowing with whatever is there. Amen. Amen. He wants us to understand his own kingdom. Er möchte, dass wir sein Königreich verstehen. There's a problem here on earth for God's children today. Es gibt ein Problem für Kinder Gottes hier auf Erden. And it's so great. Es ist sehr groß. And God's children, they are being blind by it. Kinder Gottes werden dadurch verblendet. It's a big problem for God's children today. Für Kinder Gottes. No, they don't even see it as a problem. Auch wenn sie es nicht als Problem sehen. You know, the greatest problem for God's children today is the word of God. Das größte Problem für Kinder Gottes ist das Wort Gottes. The old word of God. Das alte Wort Gottes. Is the greatest problem for God's children. Ist das größte Problem für Kinder Gottes. You know, once you are now born again, wenn du wiedergeboren bist, Jesus said we are going to be free by the truth. Sagt Jesus, dass wir durch die Wahrheit frei gewährt machen. And he also said that he is the truth. Und er sagt auch, dass er die Wahrheit ist. John 14:6. He said he is the truth. That there is the word of God. That have been there. We know that, you know, religion they are so used to. You see, the system of this world is what they follow today. And Jesus came to change it. He came to tell us that he is here with the new. Er kam, um zu sagen, dass er hier ist mit dem Neuen. The new kingdom is different from the old kingdom. Das neue Königreich ist anders als das alte Königreich. We are to see Christ's word. Wir sollten das Wort von Christus sehen. See his word. Sein Wort sehen. Go to his word. Gehen in sein Wort. Listen to his word. Hör dir sein Wort an. Understand his word. Verstehe sein Wort. In John 6:63. He said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Do you understand? Can you get it? He said, the word that I speak. You know, he made it special. He said, I speak. He did not say the word of God as a whole. He said, the word that I. It's not the word that Abraham said. Nicht die Worte, die Abraham He's not the word that Moses spoke. Wenn die Mose gesprochen He said, but the word that I go to John 6:63. Johannes 6:36. Praise the Lord. Hallelujah. 63. Achso, 63. John 6:63. Praise the Lord. Hallelujah. He said, it is the Spirit that quickeneth. It is the Spirit that quickened. We know that it's not only Jesus that is of the spirit. Wir wissen, dass nicht nur Jesus im Geist ist. We know Satan is also spirit. It's also a spirit. Wir wissen, dass der Teufel auch ein Geist ist. Satan is a spirit. Er ist auch ein Geist. But Jesus is saying here, he says, it is the spirit that quickened. Aber hier sagt es, der Geist, der Leben gibt. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. He called his own word spirit. Er nennt sein eigenes Wort Geist. He said, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. It's only his word that is spirit. Nur sein Wort ist Geist. The old word is not spirit. Das alte Wort ist nicht Geist. And that's why the Bible said it kill it. Deswegen sagt die Bibel, es tötet. I don't know if you understand. You see, Jesus said, he said, my word, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Jesus sagt, mein Wort, was ich zu euch spreche, ist Geist und Leben. But the Bible said that the old word, die Bibel sagt, es ist das alte Wort, it kill it. Es tötet. Go to 2 Corinthians 3. 2. Korinther 3. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 3. Verse 6. He said, who also have made us able ministers of the New Testament, not of the latter. The latter means the old, but of the spirit. The old is not of the spirit, it's of the flesh. Das alte ist nicht aus dem Geist, sondern aus dem Fleisch. The old, that's why it's all about outside. Sie geht immer um das Äußere. It's all about gaining this world. Es geht immer darum, diese Welt zu gewinnen. It's all about having what you desire. Immer das zu bekommen, was man sich and wünscht. Not what the spirit desire und nicht das, you. Was der Geist sich für dich wünscht. Praise the Lord. Halleluja. He said, the New Testament, again, who also have made us able minister of the New Testament. There's a difference between the New Testament and the Old Testament. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. He did not mention the Old Testament here. He said the New Testament. We are ministers of the New Testament. Wir sind Botschafter vom Neuen Testament. The Old Testament is so different from the New Testament. Das Alte Testament ist anders als das Neue. The problem for God's children today is the New, is the Old Testament. Das Problem für Kinder Gottes ist das Alte Testament. It's giving God's children a lot of problems. Es gibt Kindern Gottes Probleme. There is war in that area. Es gibt Krieg There's in diesem Bereich. Es gibt Probleme in diesem Bereich. Because they don't know that the old and the new, they are so different. Weil sie nicht wissen, dass das Alte und das Neue They don't know that it's not just a page that is separating them. Sie erkennen nicht, dass es nicht nur eine Seite ist, die beides teilt. Most of them are confused with both. Beide sind verwirrt mit beiden. You see, are we to follow? Which of them are we to follow? Are we to miss the two? Sollen wir beides vermischen oder sollen wir Jesus gar nicht mehr miss? Old wine and the new one. Jesus sagt, wir können nicht mehr alten und neuen Wein vermischen. He said he came to fulfill the old. Er kam, das Alte zu He said the old, it is over with the old. Es ist vorbei mit dem Alten. But today it's all over the, it's all over everywhere in churches. It's all about the old. Aber in vielen Gemeinden geht es immer nur um das Alte. A lot even mix it. Viele mischen das sogar. He said, look at it again. Who had made us able minister of the New Testament, not of the latter. But of the spirit, for the latter killeth, but the spirit giveth life. You see, the spirit, just like Jesus said in John 6:63, that his word, the word that I speak unto you, is spirit and life. So wie Jesus in Johannes 6:36 sagt, dass die Worte, die ich zu euch gebe, Leben sind. He said, he said the latter killeth, the old killeth. Das alte tötet. The old commandment will destroy you. Das alte Gebot wird dich zerstören. Because it's all about you. Weil es nur um dich geht. You know the Pharisees. Die Pharisäer zum Beispiel. Jesus, he said, woe unto you. Wehe euch. He warned them. Er hat sie ermahnt. He never warned the prostitute. Er hat nicht die Prostituierte. In fact, he was called the friend of the prostitute. Er wurde sogar Freund der Prostituierte. He's the friend of sinners. Freund der Sünder. The Pharisees. Die Pharisäer. It was all about the Old Testament. Es ging immer nur um das Alte Testament. It was all about the Old Testament. Es ging um das Alte And Testament. Jesus warned us against them. Und Jesus hat uns gewarnt. He said, beware of the leaven of the Pharisees. Nimm durch Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Beware of their learning. Nimm durch Acht vor ihren Beware of their system. Beware of their ways. Ihren Wegen. Because they never believed they need a savior. Und sie glauben, dass sie einen Retter brauchen. They believe they are their own savior. Die denken, sie sind ihr eigener Retter. Praise the Lord. Hallelujah. He said the latter kill it. Der Buchstabe tötet. But the latter is the word of God. Aber der Buchstabe ist der ist Gottes Wort. The latter is also the word of God. Der Buchstabe ist auch Gottes Wort. Just like Jesus, the word of Jesus is also the word of God. So wie das Wort von Jesus auch das Wort Gottes ist. You see, just like if you want to compare the two, you see it. You look at it this way, like the manna that came from heaven for the children of Israel to be fed with. Wie das Manna, was vom Himmel gefallen ist, damit es die Kinder Israels in der Wüste gab. Sie haben Engelsbrot gegessen. According to Jesus, they were not saved. Gemäß Jesus waren sie aber nicht errettet. You know, that food, though it came from heaven. Auch wenn es vom Himmel kam. It did not save them. Konnte sie nicht erretten. But Jesus said, I am the bread that is from heaven. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot, was aus dem Himmel kommt. You see two food coming from heaven. Zwei Speisen aus dem Himmel kommen. One can save, the other cannot save. Das andere kann nicht retten. So also the Old and the New Testament. Also who can get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see the old word and the das new alte word. Und das neue Wort. Well, they are so different. Sind nicht gleich. One can save, the other cannot save. Das andere kann dich retten, das andere kann dich nicht retten. It's only Christ that can save you. Es ist nur Christus, der dich retten kann. He is the only savior. Er ist der einzige Retter. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, the problem for God's children today. Das Problem von Kindern Gottes heute. Is the word of God. Ist das Wort Gottes. The old word of God. Das alte Wort Gottes. But he came with new. Aber er kam mit etwas Neuem. He said, "I am the new wine." Ich bin der neue Wein. Praise the Lord. He is the new wine. Though there is a place he was also called the old. That is before the fall. Aber es gibt auch eine Stelle, wo er auch das Alte genannt worden ist. You see, before the fall. Vor dem Sündenfall. And now. Und jetzt. Are the same. Before the fall. Vor dem Sündenfall. You know, before the fall. Vor dem Sündenfall. Everything, they were all perfect. War alles vollkommen. You see, and now. If you, because of Jesus. Wegen Jesus. Your life should be perfect. Sollte dein Leben vollkommen sein. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old before the fall. Das alte vor is dem different Sinnfall. From when you are talking about the old, that is during the before Christ, that is in between. This in between is what is giving God's children problems. Dieses Zwischending ist das, was den Kindern Gottes Probleme bereitet. This in between is real problem for God's children. Dieses Dazwischen ist das, was den Kindern Gottes bringt. That's why Jesus, he came to separate the two. Deswegen kam Jesus, um beides zu trennen. You see, this in between and himself. Dieses Zwischen ihm und er selbst. You see, he came to separate the two. Er kam, um beides zu trennen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 5. From verse 27. Matthäus 5, 27. He said, you have heard that it was said by them of the old. Here Jesus is talking about the old. Jesus spricht über das Alte. He's separating the old from himself. Er trennt das Alte von sich selbst. He's telling you, I am not the old. Er sagt, ich bin nicht mehr das Alte. You see, we are talking about the old. If you are talking about this old, you see it as that which is in between. Wenn du über das Alte sprichst, ist es so, als ob du über etwas sprichst, was dazwischen liegt. Not before the fall. Nicht vor dem Sündenfall. Praise the Lord. Halleluja. He said, you have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. You know, this is one of the commandments. Das ist einer der Gebote. You see, one of the commandments is coming from God. Das kommt von Gott. You see, he said, thou shalt not commit adultery. Du sollst nicht Ehe brechen. But I say unto you, can you see that Jesus is separating? Könnt ihr sehen, dass Jesus hier zwei Leute miteinander unterteilt? You see, he's separating something. Zwei Gruppen miteinander unterscheidet. He said, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her committed adultery with her already in his heart. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Praise the Lord. Halleluja. And if your right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of your members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. Can you understand it? Today we will prefer the whole body to go into hell. Heute wäre es uns lieber, wenn der ganze Körper in die Hölle geschmissen wird. You see, God's children we prefer. You see, religion have taught us that. You see, that it is better the whole body go into hell. Religion hat uns beigebracht, dass es besser ist, wenn der ganze Körper in die Hölle geschmissen wird. But Jesus said, if a hand offend thee, if it is, you see, if he said, pluck it out. Your eye or your hand or whatever, any members of your body, one members of your body. Is take want to take you out of heaven, you take it out. Aber Jesus sagt, wenn dich irgendwas daran hindert, in den Himmel zu gehen, dann reißt es von dir weg. Verse 30. And if your right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of your members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Choose Christ always. Entscheide dich immer für Jesus Christus. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. It has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a written of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saying, for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. Praise the Lord. Yeah. You see, here Jesus is not saying except if he commits fornication. Ich sag hier nicht, es sei denn, sie betreibt Unzucht. If you put away your wife, if even he commits fornication, you see, if he commits adultery. Tipps, wenn sie Unzucht begeht. Let me put it this way. If you put away your wife. Wenn eine Frau scheidet, for the cause of fornication, wegen Unzucht, you see, and somebody else now married that your wife, und jemand anderes dann diese Frau heiratet, you make that wife to commit adultery. Sorgst du dafür, dass diese Frau Ehebruch begeht? I don't know if somebody understands me. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you put away your wife, wenn du dich von deiner Frau scheiden lässt, because of fornication, wegen Unzucht, and somebody else now married that wife, und jemand heiratet dann diese Frau, you see, you made that wife to commit adultery. Diese Frau wird dann zu einer Ehe. That's what Jesus is saying here. Dann sagt Jesus, Jesus is not saying except your wife commit fornication. Jesus sagt, es sei denn, wenn sie Ehebruch begeht, dann kannst du sie trennen. That's what people, that's what the church, that's what religion have taught us. Das ist das, was Religion uns jahrelang beigebracht hat. The only sin, die einzige Sünde, is rejecting Christ. Ist Christus verweigern. And now, fornication is not bigger than rejecting Christ. Unzucht ist nicht größer als Jesus verweigern. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, fornication is not bigger than until you reject Christ, you can never fornicate. Erst wenn du Jesus verweigerst, kannst du Unzucht begehen. Amen. Amen. And whosoever shall marry her that is divorced committed adultery. Whosoever marry her, you know, if people, if the so-called God children especially, or even let me say pastor, if they can understand this very place, verstehen können. If they can understand it, God hates separation, God hates divorce. Trennung. He hates it. But they give excuses. Und sie haben Ausreden. They look for excuses to be. Sie suchen nach Ausreden, die sie geben können. Again, you have heard that it has been said by them of old time. You see, the old. He's separating the old from the new. Er trennt das Alte vom Neuen. He said, I am the new. Ich bin das Neue, sagt er. You see, he said, the old. You see, thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thy oath. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, you can see that there is the old and the new. Jetzt gibt das Alte und das Neue. You see, Jesus wants us to follow him. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. You see, it's no longer about the old. Es geht nicht mehr um das Alte. But a lot still follow the old today. Aber viele folgen dem Alten noch. He said, not the verse 36, neither shall thou swear by the head, because thou cannot make one hair white or black. But let your communication be yea and nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You have heard that it has been said, an eye for an eye. You see, the old is an eye for an eye. Das Alte ist das Auge um Auge. Um Auge. The old is eye for an eye. Yes, everybody can do that, can obey that. Jeder kann das tun und even believers, they know what it is. Wissen, you see, that is the system of this world. So if you love me, I love you. Wenn du mich liebst, if you hate me, I hate you. Wenn du mich hasst, hasse ich dich. If you are good to me, I'm good to you. Mir bist, bin ich auch if gut you hier. Greet me, I greet you. You, wenn see? Ich grüße, you see, an eye for an eye. And a tooth for a tooth. Und Zahn um Zahn. But I say unto you that you resist not evil. Fight not evil. Resist it not. You see, to fight, to resist is to fight against, to go against. You see, you fighting for yourself. Du sollst nicht für dich selbst kämpfen. But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn him the other also. Without Jesus, no one can do this. Aber ohne Jesus kann das niemand tun. Without Jesus, no one can ohne Jesus do kann this. Das niemand He's just tun. Telling you that just accept him, receive him, and be him. Er sagt, akzeptiere ihn, empfange ihn und sei einfach er. You see, become him. Er. He wants us to become him. Er möchte, dass wir zu ihm werden. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There was something the Lord woke me up with as I was sleeping last night. Amen. Amen. He said we are to walk the world, the walk of the Lord. Wir sollen den Wandeln des Herrn wandeln. He said we are to walk the walk of the Lord. Wir sollen so wie der Herr wandelt, wandeln. He said, we walk by faith and not by sight. Wir wandeln per Glauben, nicht per Sicht. Then I now said, Lord, teach us how to walk your walk. Ich habe dann gesagt, Herr, bring uns das bei. Wie wandeln wir im Glauben? He said, there is a normal walk. Es gibt einen normalen Wandel. There is the walk of Christ. Es gibt das Wandeln von Christus. Let's quickly go to 1 John 2. Verse 1. 6. Johannes 2. 1 John. Praise the Lord. Halleluja. 1 John. First John 2. Yes, Johannes 2. Verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to walk in light. Er möchte, dass wir im Licht wandeln. Are you in 1 John? Yes, Johannes. First of all, look at verse 1 John 1, verse 6. Then we will go to also 1 John 2, verse 6. 1 Johannes 1, verse 6. He said, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Then in verse 6 of 1 John 2, he said, he that said he abided in him ought himself also so to walk even as he walked. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to walk as he walked. Er möchte, dass wir so wandeln, wie er gewandelt ist. He wants us to love what he loves. Dass wir das lieben, was er liebt. He wants us to hate what he hates. Dass wir das hassen, was er hasst. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He said, then look at verse 1, verses of 1 John 1. Yes, Johannes 1, 6. He said, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie. We walk in the truth. Wir wandeln in der Wahrheit. You see, we walk in Christ. Wir wandeln in Christus. You see, we put him into consideration. Wir he said, consider Jesus. Wir denken an Jesus. You see, consider him. Bedenke Jesus. In everything. That's you walk. That's how to walk in him. So wandeln wir in ihm. That's how to walk in life. So wandeln wir im Licht. When Jesus is the motive. Wenn Jesus when Jesus is your value. Wenn what Jesus you value. Das ist, was du wertschätzt. You see what you seek. Was du suchst. The reason why you are taking that decision Grund, for Christ's sake. Entscheidung triffst für Christus. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. And walk in. He said we are not to walk in darkness. Wir sollen nicht in Dunkelheit wandeln. You see, if you reject Jesus, then wenn you Jesus walk in darkness. Dann wandelst du in Dunkelheit. You see, when do you walk in darkness? Wann it is when you ignore Jesus. Wenn du Jesus ignorierst. When you ignore him, when you reject him. Wenn du ihn verweigerst. You walk in darkness. Dann wandelst du in Dunkelheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also 2 Corinthians 4, ach, 2 Korinther 4. 2 Corinthians 4, verse 7. 2 Korinther 4. Vers 7. He said, for we walk by faith. We walk by faith, not by sight. Oh, 5, sorry. 2 Corinthians 5, 7. Sorry. For we walk by faith and not by sight. Denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. You see, faith is not a natural, it's a spiritual word. Glaube ist kein natürliches, ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. We walk in Christ. Wir wandeln in Christus. You see, choosing him. Wenn wir uns für ihn entscheiden. You see, choosing him is when you walk by faith. Wenn wir uns für ihn entscheiden, wandeln wir im Glauben. He said, if you love me, you will choose me. Wenn du mich liebst, wirst du dich auch für again, mich entscheiden. Whatever you love, you will pursue. Das, was du liebst, wirst du auch if hinterher you love sein. Christ, you will pursue Christ. Wenn du Christus liebst, wirst du auch hinter Christus you will sein. Go after Christ if you love Christ. Du wirst hinter Christus her sein. You see, if you love money, you will pursue money. Aber wenn du hinter Geld herbest. If you love God, you will pursue Geld liebst, wirst du auch hinter Geld sein. You know, some love family, they love friends, they love friends, children, animals, they pursue animals. You see, they can die because of them. Sie können wegen einem Tier sterben. You see, so let Christ should be the reason for everything. Aber for Christus you. Sollte der he should be number one. Erste Nummer eins in deinem Leben. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The old word is different from the new word. Das alte Wort ist anders als das neue Wort. Again, the greatest problem for God's children das today. Das größte Problem für Kinder Gottes is the word of God. Ist das Wort Gottes. The old word of God. Das alte Wort Gottes. You see, Jesus came to separate the two. Jesus kam, um die zwei zu trennen. The old and the new. Das alte und das neue. We were in Matthew 5. Wir waren in Matthäus 5. Please go back there. Amen. Amen. In verse 38, he said, you have heard that it has been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. This is the word of God, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das ist Gottes Wort. There was a time of this very thing. Es gab eine Zeit für diese Sache. There was the time of the old. Es gab eine Zeit für das Alte. The period we are now. This time is the time of the new. Wir sind in der Zeit des Neuen. He said, "But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn him the other. And if any man will sue thee at the law, and take away your coat, let him have the cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twice. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away." Praise the Lord. Hallelujah. You have heard that it has been said, "Thou shalt love your neighbor and hate your enemy." It's of the old. Das ist vom Alten, das ist feindhaft. It's the world system today. Das ist System. That's what the world, this world follow today. Das tut die Welt heute. You know, if you love your friend, nobody will. You see, I hate your enemy. Nobody will go against you. Wenn du deine Freunde liebst und deine Feinde hast, wird dir niemand das schlecht anrichten. Für alle ist das normal oder ist das verständlich? You know that if you love your enemy, aber wenn du deine Feinde liebst, a lot will go against you. Wenn viele Leute gegen dich gehen, people will fight you. Werden dich bekämpfen. They will call you, you are the name. They will call you names. You, because you cannot even do it without Christ. Dich als naiv oder dumm bezeichnen, weil ohne Jesus Christus kannst du das nicht machen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, those who might pretend to be there. Einige tun so, als ob sie da wären. You see, some might pretend to love your enemy. Einige tun so, als ob sie ihre Feinde that lieben. You cannot love your enemy without Christ. Aber du kannst deine Feinde nicht lieben ohne Christus. Praise the Lord. Hallelujah. He said in verse 44, "But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. I pray for them which despitefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if you love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same do the same?" Matthäus 5, 46. 47. "And if you salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Praise the Lord. Hallelujah. If we don't have it in mind, we can never be perfect. Wenn wir Jesus nicht in unsere Gedanken haben, können wir nicht vollkommen sein. We have to allow him to come to our mind. Wir müssen zulassen, dass in unsere Gedanken kommt. See, until we have him in our mind, we can never be perfect. Wir können niemals vollkommen sein. We can never be like him. He wants us to be like him exactly. Er möchte, dass wir so wie er sind. You see, Jesus, the Bible called Jesus the exact image of God. Die Bibel nennt Jesus das exakte Ebenbild Gottes. That you cannot, there is no different. Es gibt keinen Unterschied. So also, we are not to be different from Jesus. Wir dürfen nicht anders sein als Jesus. You see, our spirit is already the same. Unser Geist ist schon der gleiche. We have him in our spirit. Wir haben ihn in unserem Now Geist. What about our mind? Was mit unseren Gedanken? Allow him to come to your mind. Dass du es in deine Gedanken kommst. Praise the Lord. That is where God's children have problem today. In das fällt Kindern Gottes what they renew their mind. Das, womit ihre Gedanken erneuern. You see, some renew their mind with the gospel of Moses. Einige erneuern ihre Gedanken mit dem Evangelium. Andere mit der katholischen. You see, you know, the Catholic, you know, they are so devoted. Es gibt einige Katholiken. To the Catholic Church, you see. Die so viel they Hingabe don't believe everything. You see, it's all about they renew their mind with their message. You sie see, erneuern their doctrine. Ihre Gedanken mit der Lehre der katholischen Kirche. It's regelmäßig, evil. Aber es trotzdem it's only Christ. Nur Jesus Christus ist vollkommen. All others. Alles andere. No Pope is perfect. Kein Papst ist vollkommen. Without Jesus. Ohne Jesus. You go to hell. Gehst in die Hölle. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us go to Luke 5. Lukas 5. You know, a lot we want to add both together. Viele wollen beides vermischen. We want to add both together. Wollen beides vermischen. You know, that's what some are saying. Das ist, was einige sagen. No, it's not the old without the new. It's not the new without the old. Es ist nicht das Alte oder das Neue oder das Neue. But in Matthew 5, you see, before Luke 5, in Matthew 5, Jesus said he came to fulfill the old. Er kam, um das Alte zu erfüllen. He said he came to fulfill it. Er kam, um es zu erfüllen. So that we will not go there. So that we will not fulfill it. Damit wir es nicht erfüllen. So that we will not be on him. Damit wir dann uns auf ihn verlassen können. Unser Fokus auf ihm liegt. Go to Luke 5. Lukas 5. Praise the Lord. Yeah. We quickly read from verse 27. And after this thing, 27. And after this thing, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom. And he said unto him, follow me. Praise the Lord. Amen. You see, publicans, they are the people, you see, that the tax collector, the Pharisees, they see them as sinners. Die Pharisäer sehen die Zöllner als Sünder, weil sie verbrecherisch sind und geizig sind. You see, they see them as sinners. They believe they are sinners. But here Jesus said, he called them, he called one of them, he said, follow me. Aber hier hat Jesus zu einem gesprochen und gesagt, folge mir nach. And he went, and he left all. You see, somebody, Jesus said, follow me. Jesus sagt, folge mir nach. But this man left everything. Also dieser Mann hat alles zurückgelassen. Follow Jesus. Und Jesus nachgegangen. Look at it. He said he left all. Er verließ alles. Some of us will just leave a little. Einer von uns will nur etwas verlassen. Will you leave half? Or die Hälfte, ein Drittel. You see, we see carry a lot dabei. You see, that we distract our attention. But this man left Mann all. Hat alles verlassen. It's interesting. This is somebody they call sinner. Jemand, den man einen Sünder nennt. Rose up and followed him. Ist aufgestanden und ist ihm nachgegangen. And Levi made him a great feast in his own house. And there was a great company of publicans and of others that sat down with them. Praise the Lord. Hallelujah. But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, where do ye eat and drink with publicans and sinners? Praise the Lord. Hallelujah. Today, number one, your number one enemy is not even the sinners. What is the ist unser einer unserer Nummer eins Feinde nicht sind nicht die Sünder, sondern die Kirchengänger. Die Leute, die gegen dich sind. They are against the truth. Die gegen die Wahrheit sind. You see, they are not even the unsaved. Das sind nicht mal Ungläubige. They are those that are in the church. Das sind die, die in der Gemeinde sind. You see that, you know that they don't want to hear anything about the truth. Sie wollen nichts über die Wahrheit hören. For them, it's all about the old. Für sie geht's immer nur um das Alte. Oh, let us mix it together. Lass uns vermischen. You see, but the old must remain. Aber das Alte muss bleiben. Like the Pharisees, you see. Die Pharisäer. The Pharisees, they love the old. Die Pharisäer lieben das Alte. Jesus said, let's go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Pharisees, you know, they obey. They love the old world. Für sie lieben and they follow it. They obey it. Und sie folgen dem. They even write it on their forehead. Sie schreiben es sogar auf die Stirn. They always write it on their clothes. You see. Kleidung. It's everywhere for them. You see. Überall ist es. Put something here. Let us quickly go to Matthew 5. Matthäus 5. Look at what Jesus said here. Schau das an, was Jesus hier sagt. Praise the Lord. Halleluja. Verse 20, Matthew 5, 20. He said, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Except your righteousness The, you see, all the tea, they dotted. Jedes I ist gepunktet. You see, all the I, they dotted. All the T, they cross it. Sie tun alles. That is the Pharisee. Das sind die Pharisäer. But Jesus said, except your righteousness is greater than their righteousness. Jesus sagt, deine Gerechtigkeit muss dennoch krasser sein als ihre Gerechtigkeit, sonst kannst du es nicht in den Himmel schaffen. No, they don't everything. They just don't violate anything. Sie erlauben sich keine Fehler. You see, they love the word of God. Sie lieben Gottes Wort. But they never love the truth. Also sie lieben die Wahrheit nicht. Praise the Lord. Halleluja. They love the word of God. Sie lieben das Wort Gottes. You see, for them it's all about the word of God. Für sie geht es immer nur um das for Wort Gottes. It's about the truth. Aber für uns geht es um die Wahrheit. It's the truth that Jesus said will make us free. Die Wahrheit, die uns frei machen wird, sagt it's Jesus. It's no longer about the word of God. Nicht mehr das Wort Gottes. Jesus came to separate the truth from the word of God. Jesus kam, um die Wahrheit von Gottes Wort zu trennen. You see, sometimes I even want to call it the old word of God and the new word of God. Manchmal willst du das alte Wort Gottes und das neue Wort Gottes nennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. He said, I said, your righteousness is greater than that of the Pharisees. They obey everything, but but thou lackest one. Sie folgen alles, aber ihnen fehlt eine Sache. Praise the Lord. Halleluja. Then go back to Luke 5:31. And Jesus answered, said unto them, they that are whole need not a physician, but they that are sick. Praise the Lord. These people are different from you. Sie sollten anders als they believe they are sick. Sie glauben, dass sie krank sind. They believe they need a doctor. Sie glauben, dass sie einen Arzt brauchen. But you never believe you are sick. Ja, du glaubst nicht, dass du krank bist. You see, you never need a doctor. Du brauchst keinen Arzt. You see, he is our doctor. Aber Jesus ist unser Arzt. He is my doctor. Er ist mein Arzt. He said, and Jesus answered and said unto them, the that are whole need not a physician, but they that are sick. These people need a savior. Die Leute brauchen einen Retter. But you don't need a savior. Aber ihr braucht keinen Retter. He warned us against the Pharisees. Er hat uns vor den Pharisäern gewarnt. The Pharisees are also believers. Die Pharisäer sind auch Gläubiger. They are also believers, you see. They are believers of the word of God. Sie glauben an Gottes Wort. They are not believers of the truth. Aber sie glauben nicht die Wahrheit. You see, they hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Though they never say they hate the truth. They sie say geben nicht they, zu, dass sie die Wahrheit hassen. They are all the truth. Sie sagen, dass alles die Wahrheit ist. They say, but you see, once the truth comes, will you accept kommt, it? Wirst du es akzeptieren? You know when I know that you don't love the truth. Wisst ihr, wie ich when erkenne, you reject the die truth, Liebe, die when you hate the truth, wenn ihr die Liebe when you fight people that you see that follow the truth, wenn ihr Leute bekämpft, die you know Wahrheit, they might say they are following Christ. Sie sagen vielleicht, sie folgen Christus. You see, they never say they are not following. They will not tell you they are not of Christ. Sie würden niemals sagen, dass sie nicht zu Christus but gehören. Do they love those that are? Do they love you when you follow the truth? Aber lieben sie dich, wenn du der Wahrheit folgst? Sie bekämpfen dich. They judge you. Sie richten über they dich. They condemn you. Und verurteilen dich. Praise the Lord. Halleluja. Verse 32. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. I am one of them. Ich bin einer von denen. I was one of them. Ich war einer von denen. Aber er hat mich errettet. You see? He says sinners. I was once a sinner. Ich war einst ein Sünder. But now I am blameless. Aber jetzt bin ich schuldlos. Praise the Lord. Halleluja. You see, he came to save me. Er kam, um mich zu retten. He came to save me. Er kam, um mich zu retten. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Those that agree that they are sinners. Die zugeben, dass sie Sünder sind, die erkennen, dass sie einen Retter brauchen. That they can never save themselves. Die erkennen, dass sie sich selbst nicht retten können. Praise the Lord. Halleluja. Verse 33. And they said unto him, why do the disciples of John fast often and make prayers? And likewise the disciple of the Pharisees. Don't eat and drink. Daddy, thank you. You know we eat and drink today. Wir essen und trinken heute. Wir fasten nicht. We don't eat and drink. Wir essen und trinken. Because it's not about food. Weil es nicht um die Nahrung geht. It's about the spirit. Es geht um den Geist. It's about the truth. Es geht um die Wahrheit. It's about the truth that Jesus is. Die Wahrheit, die Jesus Christus ist. Who Jesus is. He is the truth. Jesus ist, er ist die Wahrheit. He said the word that I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. He said the latter kill. Der Buchstabe tötet. That the spirit giveth life. Der Geist schenkt Leben. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You know the disciple of John fast. Die Jünger von Johannes. He said they fast often, always. Öfters. And make prayers. Und verrichten Gebete. It's not about prayers. Es geht aber nicht um die Gebete, sondern es geht um deine Beziehung mit deinem Vater. I always use babies. Ich muss immer das Beispiel der Baby. Fast and pray ein Baby fast und betet nicht, father, mother to feed it. Damit es gefüttert wird. Praise the Lord. Halleluja. I make prayers. And likewise the disciple of the Pharisees. That eat and drink. And he said unto them, verse 34, can you make the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? Oh, daddy. You know, during in marriage, you fast Hochzeit, when you go to marriage. Fastest du als Hochzeitsgast? If you have been fasting before, you will just... Wenn du vorher gefastet hast, wirst du, wenn du, während du auf der Feier bist, because nicht mehr fasten. It's time to just rejoice. Was deine Zeit ist, sich zu freuen, zu essen, to und beisammen help us zu sein. 34. Da antwortete Jesus, wollt ihr vielleicht die Hochzeitsgäste hungern lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? No one will fast during this marriage. Niemand fastet auf dieser Hochzeit. You see people, you see just eat and drink. Essen und trinken. You know we are married to Jesus. Wir sind verheiratet mit Jesus. Praise the Lord. Halleluja. We are married to Jesus. Wir sind verheiratet mit Jesus. So no need to fast any longer. Deswegen müssen wir nicht fasten. Praise the Lord. Halleluja. You see he is our husband. Er ist unser Bräutigam. He is our wife. Er ist unsere Ehefrau. You see, you know Abraham, you know Adam. Adam. God was his mother and his father. Gott war Mutter und Vater für ihn. You see, was his mother and his father. Gott war Mutter und Vater für ihn. Praise the Lord. Halleluja. So also, Jesus is our husband. Genauso is our ist auch Jesus unser Ehemann und unsere Ehefrau. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, but in verse 35, but the days will come when the bridegroom shall be taken away from them. And then shall they fast in those days. You are going to fast. Wir werden fasten. They're not the type of your fasting. Aber nicht eure Art von Fasten. Not your kind of fasting. Nicht eure Art von Fasten. Not your not flesh and blood. Nicht Fleisch und Blut, spirit, sondern geistlich. There is going to be fasting. Es wird ein Fasten to geben. To fast our unbelief. Unseren Unglauben to fasten. To fast our doubt. Unsere Zweifel fasten. To fast our fear. Unsere Ängste fasten. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. And he spake parable, also a parable unto them. No man putteth a piece of a new garment upon an old. If otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old. He's telling us we cannot add the old and the new. Er sagt uns, wir können das Alte und Neue nicht verbinden. He's the new alone. Das ist das Neue alone. You know, if you want to go after the old alone. Wenn du hinter dem Alten her sein willst, dann mach das allein. You see, just go after the old alone. Dann geh nur hinter dem Alten her. Stop adding it. Versuch nicht, das Neue mit reinzumischen. The old just live like the Pharisees. Lebe wie die Pharisäer. You see, I'm trying to be perfect on your vollkommen zu sein, auf deine Weise. You see, stop injecting Jesus inside. Hör auf, Jesus da mit rein zu mischen. You see, I'm people without, you know, people that use it to not bring them through their attitude, through their system, their ways of adding those that are not, church goers. You see, they now see Christ's kingdom as being a religion. Kirchengänger sehen das Königreich von Jesus Christus als eine Religion an, weil die Leute, die immer noch an dem Alten hängen, versuchen, Jesus Christus noch mit in das Alte zu mischen. You know, if you are art, if you are mixing both, wenn du beides vermischst, nothing will work. Wird nichts funktionieren. It can never work. Das kann niemals funktionieren. And then it's like that of Eve. Wie das von Eva. He said that we should not touch. Wir sollen die Frucht God nicht berühren. God did not say don't touch. Hat sie gesagt. He said don't eat. Aber Gott hat gesagt, wir sollen die Frucht so nicht also essen. So also today. Und genau you know, so heute, when they mix it, wenn sie Dinge vermischen, and people just see them, you know, they call Christ. Sie rufen den Namen von Christus they call an. Christ, but not sie rufen Christus, working. Aber nichts funktioniert. Because of the mixture. Wegen diesem and because of that, the outsider. Die they don't Leute, see die Christ's kingdom as nothing. Zuschauen, denken, dass das Königreich von Christus nichtig ist. Praise the Lord. Halleluja. And no man, verse 37. 37. Put a new wine into old bottles. As the new wine we burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. A new wine, neuer Wein. Into old bottle. Eine alte Schläuche. You have to pour the new wine to a new bottle. Du musst den neuen Wein in neue Schläuche füllen. You see, that board have to be clean. Diese Tafel muss bereinigt werden. You see, that board, the board of the old have to be clean. Das You cannot write vom Alten the new on the board that the old has been written. Du kannst nicht das Neue auf die Tafel schreiben, wo auch das Alte steht. You know, after writing something, write something else on top of you. You cannot even read it again. Wenn du versuchst, etwas you cannot read both. Zu schreiben, was da steht, wirst du beides nicht mehr lesen können. Have you tried it? Write something, then come and write something on top of another thing on top of it. You can't, the two, you see, you cannot, you cannot know the two any longer. That is how Jesus is telling us here. The old bottle. Alte Schläuche. The blackboard, the board. Die Tafel. The board that have been written on. Die Tafel, die schon you see, religion have written ever their doctrine on it. Auf die Religion steht ihre Lehre drauf. You see, the Old Testament is just full. Das Alte it's occupied. Ist voll. The new can never be there. Aber das Neue kann nicht da it reinpassen. Has to be erased. Es muss ausradiert then werden. Right und dann passt das Neue drauf. Praise the Lord. Halleluja. And no man put a new wine into old bottles. As the new wine will burst the bottle and be spilled, and the bottle shall perish. But new wine must be put into new bottles. And both are preserved. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you find that God must first of that's why it takes time for God to work in us and work through. Sie braucht es Zeit, damit Gott in uns hindurch arbeitet. Because the old, in dem Alten, the old program das alte Programm muss entfernt you werden. You cannot write something on top of the old program. Du kannst etwas auf das alte Programm überschreiben. Clean the old, du musst das alte wegradieren, damit das neue draufpasst. Dann kannst du es behalten. Praise the Lord. Halleluja. That's why it takes a lot of time for God to work through us. Deswegen braucht es viel Zeit, damit Gott durch uns arbeiten kann. It took time with even Abraham. It took time with David. Es hat Zeit gebraucht mit Abraham und David. You see, with Moses, with all of you see all because what we know. Our ways have never been his ways. Unsere Wege waren niemals seine. Our thought have never been his thought. Und seine Gedanken waren nie unsere. You see, for him to walk through us is always so much so difficult. Damit er durch uns arbeitet, ist das so schwierig, weil es ist eigentlich sogar schon fast unmöglich. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Even up to now, and that's why when he tell you 3 months. 3 months can even mean 3 years. Wenn du dir 3 Monate sagst, können 3 Monate sogar 3 Jahre bedeuten. 3 months can be 3 years. Es kann 3 Jahre bedeuten. If you can tell you this something one this year, this can be this very year, or it can be 10 years later. Es kann dieses Jahr passieren, es kann aber auch in 10 Jahren because passieren. Because of our mind. Wie unseren Gedanken. Because, you know, we carry the weight a lot. Weil wir the diese weight that Last we refuse to let go. Die wir nicht loslassen wollen, nicht immer noch mit uns schleppen. You see that weight, you see it's a race that you are running. Es ist ein Rennen. Imagine when you are running a race, you carry weight. Weil wenn ihr ein Rennen rennt, yeah, Schiff, du hättest dieses Haus auf deinen Schultern, dann müsstest du rennen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 39, he said, no man also have drunk old wine, straight away desired new. For he said, the old is better. He said, the old is better. Das Alte ist besser. Praise the Lord. Halleluja. You see, now he turned himself to the old here. Er hat sich jetzt zum Alten gedreht. You know, he called himself the new. Er hat sich das Neue genannt. Yeah, he said the old is better. Er sagt, das Alte ist besser. You see, the old before the fall. Das Alte vor dem Sündenfall. Before the fall, you vor see. Dem Sündenfall. If you go to 1 John 2, let us go there. 1 Johannes 2. First John 2:7-8. 7 und 8. He said again, a new commandment I write unto you. Oh, sorry, from 7. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which you have heard, which you had from the beginning. The old commandment is das alte the word, Gebot ist das Wort Gottes. Which you have heard from the beginning. Again, a new commandment. Ein neues Gebot. Here he's telling us the old and the new. Hier redet er von dem alten. It's not the old of the in between. Nicht das alte vom but the old zwischen, before the fall. Sondern das alte vor dem Sündenfall. Can somebody understand me? Praise the Lord. Halleluja. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past and the true light now shineth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to 2 Corinthians again. 2. Korinther. 2 Corinthians. If you do not understand Christ's kingdom. Wenn du das Königreich von Jesus Christus nicht verstehst. Wirst du glauben, dass alles mit den Aposteln Vergangenheit ist? Aber nichts ist vergangen. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Praise the Lord. Halleluja. Know and understand the period of the Father. Kenne und verstehe die Zeit des Vaters. Know and understand the period of the Son. Verstehe die Zeit des Sohnes. And the time, this time we are the time of the Holy Ghost. Und die Zeit, die wir uns jetzt befinden, die Zeit des Heiligen Geistes. Know what it is. Know, understand it. Verstehe es. Understand what is called victory. Verstehe, was Sieg bedeutet. It's different from what the old called victory. Ist anders als das, was das alte Sieg nennt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, the old is about I will pass. Im Alten geht es darum, dass ich bestehen werde, dass ich ein Gewinner bin. Today is about I am holding on to the word aber jetzt, of God. Ich halte einfach Gottes Wort fest. The word of God is my life. Gottes Wort ist mein Leben. Look at 2 Corinthians. 2. Korinther. 3, then we will read from verse 6. 3, 6. Praise the Lord. Halleluja. He said, who also have made us able minister of the... Let me see. Let's read from 3, from verse 3. Verse 3. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. You know, the old was written with ink. Das alte wurde mit Tinte geschrieben. But now it's written by the Spirit. Aber jetzt ist es mit dem Geist geschrieben. It is written of the Spirit. It is written, but with the Spirit of the living God. Aber mit dem Geist des lebendigen Gottes. Not in tables of stones, but in fleshly tabernacle of the heart. Can you see the difference between the old and the new? Könnt ihr den Unterschied sehen zwischen dem Alten und dem Neuen? You see, the old was with ink. Das Alte war mit Tinte. And written on stone. Und auf Stein geschrieben. But the new Aber das Neue is the Spirit. Ist Geist. You see, it's written in our heart. Es ist in unser Herz geschrieben. Can you see that it's so different? Wir sehen, dass es anders ist. No wonder the old cannot save. Deswegen, das Alte kann nicht retten. No wonder if your focus is there, you will be blind. Wenn dein Fokus darauf liegt, wirst du verblendet sein. And you will never see yourself as a servant. Und du wirst dich immer als ein Diener sehen. You see, I'm never a son. Nicht als Sohn. Never a son. Du bist kein Sohn. It's only through Jesus you become a son. Nur durch Jesus wirst du zum Sohn. Can somebody understand me? Praise the Lord. You see, only through Christ you are now a son of God. Nur durch Jesus Christus bist du ein Sohn Gottes. With the old you remain a servant. Mit dem Alten bleibst du ein Diener. And so trust have we through Christ to God's word. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able minister of the New Testament, not of the latter, but of the Spirit. Know the difference between the old and the new. Kennen den Unterschied zwischen dem Alten und Neuen. Can you get it? Praise the Lord. Not of the latter, but of the old. Sorry, of the Spirit. Amen. Yeah. But of the Spirit, for the latter killeth, but the Spirit giveth life. That's right. The Spirit is Christ. Der Geist ist Christus. And he gives life. Er schenkt Leben. He gives life. Amen. Amen. To help us to read verse 7 now. Amen. Schon das Gesetz, das in Stein gehauen war und den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Doch wie schnell war dieser Glanz erloschen. But if the ministration of death, written and engraved in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away. The old was to be done away with. Das Alte sollte weggetan werden. It has to pass away, so that the new can come. Damit das Neue kommen kann. He said, if that is so glorious, the old, what about the new? Wenn das Alte so herrlich war, was ist dann mit dem Neuen? They could not look at Moses on his face. Sie konnten Moses nicht ins Gesicht schauen. They could not look at the face of Moses. Sie konnten nicht in das Gesicht von Moses schauen. If you are of the truth today, wenn du zur Wahrheit gehörst, no one can look at your face. Wird niemand in dein People Gesicht schauen will be afraid können. Of you. Leute werden Angst vor dir haben. They will be afraid of you. Sie werden sich vor dir fürchten. If you are of the truth. Wenn du zur Wahrheit gehörst. Praise the Lord. Halleluja. Thou shalt not the ministration of the Spirit be rather glorious. For if the ministration of condemnation be glorious, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. Can you see the difference? Geht ihr den Unterschied? They are not the same at all. Ist nicht gleich. Wir haben nicht den gleichen Gott. We might even be going to the same church. Wir gehen zur gleichen Gemeinde. We don't have the same God. Wir haben nicht den gleichen Gott. If Christ is not your God. Wenn Christus nicht dein Gott ist. If Christ is not your focus. Wenn Christus nicht dein Fokus ist. If the truth, if you hate the truth. Wenn du die Wahrheit hast. You are not of the same God with me. Dann hast du nicht den gleichen Gott wie ich. Praise the Lord. Halleluja. For even that which was made glorious had no glory in this respect by reason of the glory that excellent. For if that which is done away was glorious. You see, here he said, call it done away. Weggetan. God, he said the old is done away. Das Alte ist weggetan. But a lot of us are still attached to it. Und viele von uns sind immer noch damit verbunden. The old is all about you. Im Alten geht es immer nur um uns. You see, it's all about you. Es geht nur um uns. And not about Christ. Nicht um Christus. That's the old. Das ist das Alte. But the new is about Christ. Aber alone. Das Neue, da geht es um Christus. And that's why it's called grace. Deswegen ist es die Gnade. Grace is what he did for die Gnade you. Ist das, was er für And uns that getan hat. Is what your focus should be. Und darauf sollte unser Fokus sein. Praise the Lord. Hallelujah. For if that which is done away was glorious, much more that which remained is glorious. See then that we have such hope. We use great plainness of speech. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Amen? Amen. That which is abolished. Das, was weggetan werden sollte. They could not even look at it. Sie konnten nicht mal drauf schauen. The truth is not being preached today. Die Wahrheit wird nicht gepredigt heute. Christ is not being preached today. Christus wird nicht gepredigt. The same old. Is being preached today. Das Alte wird immer noch gepredigt. You see, that's why you know I'm going to Nigeria. I'm so happy. Sie, wenn wir nach Nigeria gehen, ich freue Because mich I want to preach the truth and see how they will receive it. Ich möchte die Wahrheit predigen und sehen, wie sie es empfangen. Because I have heard a lot there. Ich habe viel dort gehört. And my husband's brother that said we should come. That invited us. Und der Bruder meines Ehemannes, der uns eingeladen hat. I always speak to him on the phone. Ich spreche mit ihm immer am Telefon. He said the message is so different. Er sagt, die Botschaft ist so anders. He said and he loved it. Und das gefällt ihm. He wanted to come to Nigeria. Er möchte, dass es nach Nigeria kommt. Praise the Lord. Ja. If you look at Nigeria as a whole. Wenn du dir Jesus anschaust. You hardly see a street without a church. Gibt es kaum eine Straße ohne Gemeinde. Everywhere. Überall. Just wake up 6 o'clock in the morning. Um 6 Uhr stehst du auf morgens. Our homes, they are having morning devotion. Und alle Häuser, da wird gerade gebetet einfach. Better for all. Aber trotzdem. It's full of evil. Es ist voll von Bösen. It's full of defeat. Voll vom Versagen. It's full of death. Und Tod. It's full of problem upon problem. Problem über Probleme. Why? Wieso? Because the old kill it. Weil das Alte tötet. The latter kill it. Der the message of freedom, Jesus is the freedom. Jesus ist die Freiheit. It's never preached. Und diese Botschaft wird nicht gepredigt. It's not preached. You see, people still see the old. Die Leute sehen noch das Alte. As the victory. Als den Sieg. They see the old as the victory. We will go sehen das to Alte one als of the den old. Sieg. Very soon. Praise the Lord. Halleluja. Until you know that truth, bis du diese Wahrheit erkannt hast, you are never free from the bondage bist du frei von der Gefangenschaft des Teufels. He will always win. Er wird immer gewinnen. Let me go further. But their mind, we are blinded. Verse 14. For until this day remaineth the same veil untaken away in the readiness of the Old Testament, which veil is done away in Christ. There's a veil that covered their face. Es gibt that eine Decke, Christ. Die ihr Gesicht bedeckt, damit sie Jesus nicht, und die dafür sorgt, dass sie Jesus nicht erkennen können. But even unto this day, up to now, selbst heute ist diese Decke immer noch da. When Moses is read, the veil is upon their heart. Can you get it? That's why they still follow to the authority today. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. It's only Christ that can take it away. Es ist nur Christus, der diese Decke wegnehmen kann. You have to surrender to him. Aber du musst dich ihm hingeben. You have to submit to him. Du musst dich ihm hingeben. Now the Lord is that spirit. And where the spirit of the Lord is, there is liberty. Praise the Lord. Halleluja. Christ is our freedom. Der Herr ist unsere Freiheit. Christus ist unsere Freiheit. He said there is liberty. Freiheit. Praise the Lord. Halleluja. Amen. There is liberty. Where the spirit of the Lord is, there is liberty. Dort, wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. So as I help us to read verse 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt. In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Praise the Lord. Amen. Amen. But we are, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, has changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have read that the old killeth. Wir haben gelesen, dass das Alte tötet. And it's only the Spirit that gives life. Und es ist nur der Geist, der Leben schenkt. The old today is the problem that God's children have. Das Alte ist das Problem, was die Kinder Gottes heute haben. The old was always, you see, let's go to Matthew 18. Go Matthäus there, 18. Matthew 12. Go to Matthew 12. Matthäus 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Matthew 12. You see, this is one of the old, part of the old. You see, the life of Jonah, the story of Jonah. Die Geschichte von Jonah. He said, then certain of the scribes and of the Pharisees answer, saying, Master, we will see a sign from thee. Matthäus 12. 12 from verse 38. 38. We will see a sign from thee. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen geben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Praise the Lord. Halleluja. You know, we want to see signs today. Wir wollen Zeichen haben. You know, our sign today might even be different from their sign then. Unser Zeichen ist vielleicht anders als deren Zeichen damals. But they are all the same sign. Das sind alles gleiche Zeichen. If really I'm a child of God, I'm supposed to pass my exam more than the unbeliever. Wenn ich doch wirklich ein Kind Gottes bin, dann müsste ich doch noch besser in der Schule oder irgendwo anders abschneiden als Ungläubige. If I am the head, wenn ich doch der Kopf see, bin, why don't I have more than others? Wieso habe ich denn nicht mehr als andere? When the Bible said I am the head, die Bibel doch sagt, ich bin der Kopf und nicht das Ende. Ich glaube als Kind Gottes, dass ich der Kopf bin. Unbeliever, they are the tail. Und Ungläubige, das but why do they have more than me? Aber so haben sie mehr als ich. Praise the Lord. Ja. You know the sign. Das Zeichen. The sign, you see. You know, we want to see the sign. Wir wollen das Zeichen sehen. We want to see it and know that yes, that you know nothing is ever hard at all for God's children. Und sehen, dass nichts so schwierig ist für Kinder Gottes. You see, before you even ask, you already have it. Bevor man bittet, hat man es schon. Before you see, you don't see, so it's all about just having what you desire. Es geht nur darum, das zu haben, was man Christ sich wünscht. Kingdom is not, you see, the time we are now, the Holy Ghost time. Aber die Zeit, der wir jetzt sind, Zeit des Heiligen Geistes. It's not that at all. Aber darum geht es jetzt nicht. It is about what the Spirit wants for you. Es geht um das, was der Geist für dich will. You see, your joy should be because it's not because of anything outside, but of the Spirit. Deine Freude sollte nicht wegen etwas Äußerlichem sein, sondern wegen dem Geist. That you keep on trusting on Him. Dass du weiterhin auf ihn vertraust. That you keep on depending on Him. Nicht auf ihn verlässt. You know, well, if you have been believing God for a baby. Wenn du Gott vertraust wegen einem Baby. And after years upon years, you now have the baby. Nach vielen Jahren hast du irgendwann das Baby. You see, the victory is not having the baby. Der Sieg ist nicht das Baby haben. The victory is not leaving Christ. Der Sieg ist Christus nicht verlassen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. But sign, you see, those that are after sign, we see having sind. The baby as the victory. Werden denken, dass das Baby zu haben der Sieg ist. You see, it's having the baby that is the sign. Dass das Baby zu haben, you das ist das Zeichen. Wenn du Gott vertraust wegen deinem Ehepartner. You see, after years upon years, you now have your mate. Und dann nach vielen Jahren diesen Ehepartner hast. You see, the victory is not having that mate. Der Sieg ist nicht diesen Ehepartner haben. The victory is that you never you did not forsake Christ. Der Sieg ist, dass du Christus nicht verlassen hast. And go the other way, and follow the other way, the way of this world, to get whatever you want. Und dass du eben nicht den Weg dieser Welt gegangen bist, dass du ihn ignoriert hast, sondern dass du ihn die ganze Zeit vertraut hast. Praise the Lord. Halleluja. You see, the victory is that, Father, thank you, that I'm able to keep on depending on you and trusting you. Vater, ich danke dir, dass ich dir weiter in dieser langen Zeit vertraut habe und dir trotzdem einfach nachgegangen bin. All the direction, you are the one that have been showing me the way. Du bist derjenige, der mir den Weg gezeigt hat. You see, I never go out of your way. Ich bin nicht aus deinem Weg rausgegangen. Mein Fokus lag auf dir. Because liegt auf dir, weil es mir nur um dich geht. Praise the Lord. Halleluja. You see, you can see the difference in sign, you see. Here, it says, an evil and adulterous generation seeketh after a sign. And there shall no sign be given to it, but the sign of of the prophet Jonas. For as Jonah, verse 40, was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. That I have Jesus, that is my sign. Dass ich Jesus habe, das ist mein Zeichen, das reicht. I have the greatest sign. Ich habe das größte Zeichen. He died. Er ist gestorben. And he went to Satan. Und er ist zum Teufel and gegangen. Defeated them. Und hat sie besiegt. You see, he defeated them 3 days, 3 nights. And he came back. Und er ist zurückgekommen. I have the victory. Jetzt habe ich you see, that is enough for me. Das reicht mir. To believe him, to trust um him. Ihn zu glauben, ihn zu vertrauen. To hold on. Um festzuhalten. You see, I don't need the outside before I can believe, I have victory already. Ich brauche nicht das Äußere, um zu glauben, dass ich den Sieg habe. God's children, they never believe they have victory. Kinder Gottes glauben nicht, dass sie den Sieg haben, erst wenn sie ihn vor sich sitzen. Until they see it with their naked eyes. Erst wenn sie es sehen mit ihren Augen. A lot are Thomas today. Viele sind Thomas. Until I see it, I never believe. Erst wenn ich es sehe, dann glaube ich es. Praise the Lord. Halleluja. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it. You know the message that you have been hearing. Die Botschaft, die du hörst. I thank God that you are still here. Ich danke Gott, dass ihr noch hier seid. It's enough to drive you out. Denn sie reicht, um viele zu verscheuchen. It's enough to drive you out. Um Leute zu verscheuchen. Because with the flesh is impossible. Mit dem Fleisch ist es unmöglich. But with the spirit, aber mit dem Geist ist alles möglich. I thank God for your life. Ich danke Gott für dein Leben. That you can, that you are able to depend on the Spirit. Dass ihr in der Lage seid, euch auf den Geist that zu verlassen. That you did not see it impossible. Dass ihr es nicht als unmöglich seht. You did not see it too hard. Es ist zu hart. You know, a lot left Jesus. Viele haben Jesus verlassen. When he told them that we eat his flesh and drink his blood. Als er ihnen gesagt hat, dass sie mein Fleisch, dass sie sein Fleisch essen werden und sein Blut trinken werden, war es you know, the message here is so hard. Die Botschaft hier ist schwer zu verstehen. The nature is so hard for the flesh to understand. Natürlich ist es so schwierig zu verstehen. You have to be in the spirit to be able to understand. Du musst im Geist sein, um die Botschaft hier zu verstehen. If not, you will run. Das wirst du rennen. I thank God that you are able to be in the spirit. Ich danke Gott, dass ihr in der Lage seid, im Geist zu sein. Don't be surprised when people cannot understand. Und wundert euch nicht, wenn Leute euch nicht verstehen können. You see, when they cannot understand, when religion cannot understand you. Die Religion nicht verstehen kann. You know, sometimes we are even surprised. Und sind wir verwundert. Jesus said we are not to be surprised. Aber Jesus sagt, wir sollen nicht verwundert just sein. Just like where we read, he said you are being blind. Die sind blind. Praise the Lord. Halleluja. He said the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it. Because they repented at the preaching of Jonah. And behold, greater than Jonah is here. The message that you hear here. Die Botschaft, die ihr hört. That you keep on receiving here. Die ihr empfangen. If it cannot change you. Wenn sie dich nicht verändern kann. I don't know what can change you. Weiß nicht, was dich verändern kann. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you cannot believe it. Du darfst nicht glauben können. If you cannot change your life. Wenn es dein Leben nicht verändern kann. I don't know what can even change you. Du weißt nicht, was dich verändern kann. And that's why when people even leave here. Zu den Leuten, die Gemeinde hier verlassen. I pity them so much. Ich viel Mitleid mit because ihnen. I know what is outside. Weil ich weiß, was da draußen ist. I know what is outside. Ich weiß, was draußen but ist. It's a matter of time before you know it, they are so used to outside. Das ist eine Frage der Zeit, bis sie sich auch wieder an die Außenwelt gewöhnt haben. When they can endure everything, they can endure all. Wenn sie das Weltliche wieder hinnehmen und akzeptieren. You see, they just endure, keep on enduring it until they are used to it. Bis sie daran gewöhnt sind. They are used to the world system. Sie sind gewöhnt an das Weltsystem wieder. Because coming here. Is getting out of the world system. Heißt aus dem Weltsystem rauskommen. I don't know if somebody understands me. Praise the Lord. Halleluja. You see, coming here is getting you out of the world system. Du bist raus aus dem Weltsystem. For you to be here and there, you cannot even remain here. Um hier und da zu sein, du kannst hier auf dem Zaun sitzen und hier sitzen. You see, you can pretend to be here for some time. Du kannst so tun, als du hier bist. That is a matter of time. Das ist eine Frage der Zeit. To take decision. Wirst du eine Entscheidung treffen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, greater than Jonah is here. Praise the Lord. Halleluja. You know, greater than miracle is here. Jemand, der größer ist als Wunder, ist hier. Greater than miracle größer is als here. Wunder. The truth is die greater Wahrheit than miracle. Ist größer als Wunder. The truth is, you know, people pursue miracle. Was sind hinter Wundern? Ja. You know, whenever Okeke is coming, they are going there because of miracle. Sie gehen zu diesen verschiedenen Pastoren wegen den Wundern. You see, Theophilus is coming, you see, they are there. Why? Because of miracle. Sie sind da wegen den Wundern. You see, you see different. You see when they are coming. You see they are there because of da, miracle. Wegen den Wundern. But Jesus said greater aber Jesus than sagt, greater than miracle is here. Jemand, der größer ist als Wunder, ist hier. The message that free you. Die Botschaft, die dich befreit. The truth that free you. Die Botschaft, die Wahrheit, die dich befreit. Ist größer als dieses Wunder. Praise the Lord. Halleluja. The Queen of the South shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Praise the Lord. Amen. The truth is greater than everything. Die Wahrheit ist größer als alles andere. You see, it's greater than I want husband, I want wife, I want money, I want job. Eine Frau, einen Mann, you see, I want Job. Now, you see, greater. Erfolg, ja. Es ist größer als all das. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The old was telling us that the new was coming. Das Alte hat uns gesagt, dass das Neue kommt. You see, Jonah, you see, that the story of Jonah was telling Jonah. Us that the new is coming. Hat uns gesagt, dass das Neue kommt. And also Colossians. They are shadow. The Colossians said they are shadow of things to come, the old. In Kolosser steht, dass das alles Schatten sind von dem, was kommen wird. He said the old is a shadow. Das Alte ist ein Schatten. You know a shadow. You know you don't talk to a shadow when that person is there with you. You talk to that person and you don't face the shadow. Du sprichst nicht mit dem Schatten eines Menschen, sondern sprichst zu dem Menschen. Christ is the real. Christus ist das Wahrhaftige. The old is the shadow. Das Alte ist der Schatten. Praise the Lord. Yeah. That is in Colossians 2. Kolosser 2. Don't allow anybody to take you back to the shadow. Lass nicht zu, dass irgendjemand dich zurück zum Schatten führt. Go to Colossians 2. Praise the Lord. Amen. Amen. The old, the Bible called the old the shadow. Shadow of things to come. The real is Christ. Ein Schatten von the Dingen. Whole of, the whole of Colossians 2. Kolosser 2. Amen. Colossians 2. From verse 15, he said, "I have his poor principalities and powers. He made the show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat. It's no longer about meat. What you eat, what you drink. You know, today some they judge because of meat. They will condemn you if you eat certain meat. You eat swine, you eat, what do you call it? You know, all this meat. Well, you see, vegetarian, there are some, they call themselves vegetarian. They never eat anything meat. As if that is their savior. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Is that your savior? You know, they call themselves vegetarian. You know, you don't eat anything meat. You see, he said, let no man. Therefore, judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath day, which are a shadow, which is of, or even of the clothes you wear. Gibt's die Kleidung, die du trägst? The clothes you wear. Oh my God. So if you wear trousers, if a woman wears trousers, you are going to hell. Leute, wenn du eine Frau eine Hose anziehst, geht's nicht. You are just going. He said, don't let them judge you. Sie sollen dich nicht richten. You see, help them to know the truth. Hilf ihnen, die Wahrheit zu erkennen. You see, pray for them as preach the truth to them. Bete für sie. That is not about outside. Und predige die Wahrheit zu ihnen. It's not about the ink on the stone. Das ist nicht um das Äußere. It's not about the spirit. Sonst geht um den Geist. Und das Herz. Praise the Lord. Halleluja. He said, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath day. So we even believe Sabbath day have passed away. But I love that the Sabbath vorbei ist. Then in verse 17, we shall shadow of things to come, but the body is of Christ. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon you aber see, Christus a shadow on the body. Schatten. If I'm there, you don't talk to my shadow, you talk to me. Wenn ich hier stehe, sprichst du nicht zu meinem Schatten, sondern zu mir. I'm standing, I'm my shadow, you can see my shadow, you see. You don't go to my shadow and be asking my shadow question. Du redest nicht mit meinem Schatten und stellst ihm Fragen. You ask me, you come to me. Fragst mich. You see, a lot go to the shadow. Viele gehen zum Schatten. I'm there, but they never come. Ich stehe da, aber sie kommen nicht zu mir. But the shadow cannot speak. Aber der Schatten kann nicht sprechen. The shadow is just there. Der Schatten ist einfach da. He said the old. Das Alte tötet. Praise the Lord. Halleluja. Let no man beguile you of your reward of voluntary humility and worshipping of angels intruding into those things which he had not seen, vainly puffed up by their fleshly mind. Some is about the color, you see, the origin of Africa. Einigen geht es um ihre Herkunft. The forefathers. Ihre Vorfahren. Are not holding the head, from which are the body by joint, and bands, having nourishment, ministered and link together, increase it with the increase of God. Therefore, if you be dead with Christ from the rudiment of this world, of the world, why as though living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some of us, you know, there are a lot of things people follow. I heard a man of God, he said before, if he's going to preach today, he will not sleep with the wife, they have to sleep separate room. You know, they follow different things. Mein Gott hat mal gesagt, dass bevor er predigt, die Nacht, bevor er prägt, da kann er nicht mit seiner Frau in einem Zimmer schlafen. Sie schlafen in getrennten Zimmern, damit er sich konzentrieren kann auf die Predigt. I don't know how people can do that. Ich weiß nicht, wie Leute Because das I preach tun, 24/7. Denn ich predige 24-7. It means I have to sleep alone 24/7. Das heißt, ich muss 24-7 alleine schlafen, bevor ich verheiratet bin. Can you get it? You see, what people follow. Das, was Leute, you know, I want to spend time with God. Ich will Zeit mit Gott verbringen. There's nothing wrong with spending time with God. Es ist nicht schlimm, Zeit mit Gott zu verbringen. You know, the Pharisees, they were after washing of hands. Die Pharisier, denen ging's um Hände zu waschen. Wenn deine Hände nicht wäschst, dann sündigst du. You see, today we wash our hands before we eat. Not because of the gospel. Nicht wegen dem Evangelium. But because of James. Aber einfach, weil es hygienisch ist. You see, they could not connect it to not be. It become religion to them. Was wird zu einem Gesetz, zur Religion für sie? You see, and that is how today it might not even be washing of hands. Ist nicht das or healing on Sabbath day. Oder das Heil am Sabbat. What are you doing? You was see, tust du? That you not made to be a law in your own life. What is not some? Every 2 o'clock they must wake up. Leute, sie müssen immer um 2 Uhr aufstehen und beten. They must wake up every 2 o'clock. Sie müssen immer um 2 Uhr aufstehen und beten. You know, Jesus has freed me. Jesus hat mich frei gemacht. And I will not become bondage of anything. Und ich werde nicht zur Gefangenschaft reingehen. Praise the Lord. Halleluja. I am free. You see, liberty. Yeah. I am free. Ich bin frei. He is in me. Er ist in mir. Praise the Lord. Halleluja. You know, even when I'm in the midst of doing anything, he's just there with me. Er ist mit mir in allem, was you know, ich tue. You know, it's not when I'm having. I'm enjoying with my husband. He's not there. There's nothing like that. Wenn ich mit meinem Ehemann schlafe, heißt es, dass er nicht da ist. He said, I will not leave you. I will not forsake you. Even would I enjoy with your husband or your wife? Ich bin 24/7 bei dir, selbst wenn du gerade mit deinem Ehepartner schläfst. Can you get it? Don't let us make rules and regulations out of. You see, you know, you can. You we are fast to condemn the Pharisees. Wir sind schnell daran, die Pharisäer zu richten. Was mit uns? What are you making? What is your rules and regulations? Was sind deine Gesetze? That is not the only one law in the Garden of Eden. He brought down man. Ein Gesetz hat only die Menschen one. Zu Fall gebracht. You see, well, that law, that one, you know, Satan know what it is to make to have a law. Der Teufel weiß, was es bedeutet, ein Gesetz zu haben. He know what it is because he knows that you do. You will not if you violate it. It means you are violating the word of God. Weil er weiß, wenn du es missachtest du Gottes Wort. It's not what I do. It's what he did for me. Es geht nicht um das, was ich tue, sondern was er. You see, that is why it's not about my violating anything. It is my depending on him. Geht darum, dass ich mich auf ihn verlasse. You know, it's not about if I don't pray 2 o'clock. Oder das. Es geht schon, dass wenn ich nicht um 2 Uhr. Well, you know. I don't even know how to say it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I cannot sleep with you, my husband. Why? Because I have to spend time with God. Ich Zeit mit Gott verbringen muss. If I am not interested, I'll just say no. Wenn ich es nicht möchte, sage ich einfach nein. If I don't want, you know, maybe, you know, we want to make it to now be God affair. Wir wollen dafür sorgen, dass wir Gott als Ausrede benutzen. Then why don't you spend time At the time when your husband is at work or your wife is at work. Wieso verbringst du dann keine Zeit mit Gott, wenn dein Ehemann auf Arbeit ist? Praise the Lord. Halleluja. I'm also speaking to myself. Ich spreche auch zu mir selbst. Amen. Amen. Amen. Amen. So if we are tired or there's something, but you know, you cannot. Sometimes you are not even hungry of anything. Manchmal möchtest du es einfach nicht. Amen. That is not, it's not connecting that. Because you know the Bible said we are to separate from one another and spend time with for you know, and that is what people make out of it, and that like a prayer. There's a man of God that was going everywhere telling people he prayed 1 hour a day or 2 hours a day every day. And he was so proud of this, started telling everybody. Jeden Tag eine Stunde betet und er hat es immer Leuten erzählt und war mal stolz darauf. And he went to another man of God. Und er ist dann auf einen anderen Pastor getroffen. And he asked the man of God, how long do you pray? Er hat diesen Prediger gefragt, wie lange betest du eigentlich am Tag? Said, how long do I pray a day? Gefragt, wie lange? Ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du damit? Then he said, the Holy Spirit just spoke to him. Der Heilige Geist hat dann zu ihm gesprochen. How long did you spend with your wife a day? Und hat dann gefragt, wie viel Zeit verbringst du mit deiner Frau? He said, I spend all the time with my wife. Und ich habe gesagt, eigentlich jeden Tag bin ich ja da und wir miteinander. Because prayer is spending time with me. Und hat gesagt, ja, genau so. Bist du auch jeden Tag im Gebet. Und auch ständig im Gebet, weil das Beziehung ist. You see, it's not about 1 hour. Es geht nicht um eine Stunde. It's not about 2 hours. Das ist 2 Stunden. You will not spend just 1 hour with your husband a day. Du wirst nicht nur eine Stunde mit deinem Ehemann verbringen und sagen, ciao, bis morgen, wir sehen uns morgen. Tomorrow another 1 hour. Morgen wieder nur eine How Stunde. Will that relationship be? Wie sieht denn diese Beziehung aus? How will that fellowship be? Wie sieht denn diese Gemeinschaft aus? You see, husband and wife spend time together. Ehemann und Ehefrau verbringen Zeit miteinander. We cannot even time it. It's something we cannot time it. Und diese Zeit kannst du nicht abmessen. You see, better our relationship with God, our prayer, we can time it. Unser Gebet können wir abmessen. Let it be 24/7. Lass du es 24/7. Let him be in your mind. Dass er immer in deinen Gedanken ist. Praise the Lord. Halleluja. If God, the Lord is in your mind. Wenn der Herr in deinen Gedanken ist, verbringst du Zeit mit dem That's Herrn. That's how to pray. So beten wir. Prayer is not asking God for anything. Gebet ist nicht, dass wir Gott um Dinge anbeten, sondern es ist eine Beziehung, eine Gemeinschaft. That should be your prayer. Das ist dein Gebet. Praise the Lord. Halleluja. Today prayer is all about asking God to bless, Gott to heal, to bitten, take care, zu heilen, to protect. Zu you see, it's just about that's the best religious system. Das ist religiöses the Christ Aber is a relationship. Das ist Beziehung. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 22. Which all are to perish with the use of What how do you pronounce that? Can Papa help me again to pronounce it? Awesome. After the commandment and doctrine of men. You have your own commandment, you have your own doctrine. Du hast dein eigenes Gebot, deine eigene Lehre. You know, people have their own commandment, their own doctrine. You better allow it to be Christ alone. Das lieber zu, dass Christus alleine hast. He said, which things have indeed a show of wisdom in will worship. And humility and neglecting of the body, not in any honor of the satisfying of the flesh. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We know of the old commandment. You can die alten Gebote. Exodus 20. Let me see the time. Okay. Exodus 20. 2. Mose 20. You see, if you, from verse 3, you see, the old commandment is there. It's well written there. And in other Mose. Places also. But let's quickly go to Exodus 20. 2. Mose 20. Verse 3. He said, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You know that people serve images today. Leute beten Bildnisse an. They make image and they bow down before images. Sie knien sich vor diesen Bildnissen nieder und beten sie an. He said, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God. I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Can somebody understand that? You know, you inherit, people inherit iniquity from their parents, you see. Leute erben Flüche von ihren, von ihren Eltern. He said, if I cease and showing mercy upon thousands of them that love me and keep my commandment, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember Sabbath day. Can you see the old test? This is the old commandment. Das alte Gebot. Remember the Sabbath day to keep. We know now that Jesus is our Sabbath. Wir wissen, dass Jesus unser Sabbat ist. See, that is why we rest on him. Also verlassen wir we uns still auf keep ihn. The Sabbath day today. Wir halten auch den Sabbat. Jesus is our Sabbath. Weil Jesus unser we Sabbat are resting on him. That is how we keep uns the Sabbath. Auf ihn auf. Can you get aus. It? Praise the Lord. Amen. He said, remember the Sabbath day. That's remember Jesus. Erinnere dich an Jesus. He said, I am the Lord of the Sabbath. That's what Jesus said. Jesus sagt, ich bin der Herr vom Sabbat. 6 days shall thou labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord, thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughters, thy maid servant, nor thy maid servant, nor the cattle, nor the stranger that is within your gate. You see, that's why the Pharisees, they were against Jesus. So when the Pharisees no, Jesus, he just healed on Sabbath. He never listened, you see, because he came, he is the reality. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. That's why they value the Sabbath day so much. Deswegen schätzen sie den Sabbattag so sehr. But the real thing is Christ. Aber das Wahrhaftige ist Christus. You see, this Sabbath day was about the shadow. Dieser Sabbattag war but now the real thing. Aber jetzt ist das Wahrhaftige. Praise the Lord. Hallelujah. Honor your father and your mother. Today is honor Christ. Heute ist Ehre Jesus Christus. It's honor the word of God. Ehre Gottes Wort. Honor the truth. Ehre die Wahrheit. Honor Christ. Ehre you see, honor your father and your mother. Deine Mutter und dein Vater ehren. You see, God was a father and a mother to Adam. Gott war Vater und Mutter für Adam. Honor God. Ehre Gott. Honor Christ. Ehre Christus. Is God. Jesus ist Gott. Honor Jesus. Ehre Jesus. If you cannot even honor Jesus, you cannot Jesus honor your father kannst, and your mother. Musst du deine Eltern nicht ehren können. Praise the Lord. Hallelujah. It's unconditional love. Es ist eine bedingungslose Liebe. It's God kind of love. Es ist Gottes Liebe. That you have to love your parents. Die du deinen Eltern schuldest. You see, the natural love. Die natürliche Liebe. You see, it can lead you to nowhere. Kann ich nirgendwo hinführen. You see, if you honor God, wenn du Gott ehrst, if you love God, wenn du Gott liebst, and if you choose to love God is to choose God. If you Gott choose God, heißt es für Gott zu entscheiden. Then if you love God, wenn du dich für Gott liebst, how do you love God? Wie liebst du Gott? That you choose God. Wenn du dich für Gott entscheidest. And how do you are you able to now love God? Wie bist du jetzt in der Lage, Gott zu lieben? You see, it's by meditating on His love for you. Indem du dich Indem du über seine Liebe für dich nachdenkst. That is how you are able to love him. So bist du in der Lage, ihn zurückzulieben. If you can accept his love. Und seine Liebe akzeptieren kannst. His kind of love that is unconditional. Bedingungslos ist. That is not based on good things or bad things. Auf dem Guten oder Schlechten basiert. It's not based on you tell me happy birthday. Indem du. Or you did not tell me happy birthday. Du hast mich nicht begrüßt oder du hast mir nicht gratuliert. No matter what, I love you. Egal was, ich liebe dich. Praise the Lord. Halleluja. You know, as far as mother is always there for us or not. You see, can we love them even unconditionally? Können wir sie dennoch? If you are the child that mother just delivered and just threw you away, you see, you have thrown you away for years upon years, are you still going to love them? Wenn deine Mutter dich verbannt hat, seit von der Geburt an, wirst du sie immer noch lieben können. It's only the true love of God. Und die wahre Liebe von Gott kann weiterhin lieben. You know, when we are saying we love our mother, wir sagen, wir lieben unsere Eltern, aber lieben wir sie wirklich? You see, because we can see that they won't say they love us. That's why we are saying we love them. Wir können sie lieben, weil sie auch sagen, dass sie uns lieben. But if they hate us, wenn sie uns hassen, wenn wir sie immer noch lieben können. If they punish you, they do it. If they just reject you, we verweigern. We do still love them. Wirst du sie immer noch lieben können? If you what you have been doing to Jesus and you, your mother did it to you. Wenn deine Mutter dir das antun würde, was du Jesus angetan hast, so antust, wirst what du dich noch lieben können. Jesus? Das war aber all, he came and died for trotzdem you. Ist er gekommen und für dich gestorben. Deine Mutter dir das angetan will you be able to still love her? Wirst du in der Lage sein, sie immer noch zu lieben? Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. I don't know your father and your mother, that your days may be long upon the land. It's only through the truth that your days nur durch die Wahrheit kann deine Tage lang sein. It's not about your natural mother, your natural father. Es geht nicht um deinen natürlichen Vater, deine natürliche Mutter. It's no longer about the natural. Es geht nicht mehr um das natürliche und das Fleisch. Oh, Daddy, thank you. You know all this truth. All diese Wahrheit. God's children, they are being condemned. Kinder Gottes werden verurteilt, weil sie sich für Christus entschieden haben. You know, their mother might go against the word of God, the truth. Ihre Eltern gegen Gottes Wort. They always preach this to them. Und Religion prägt immer das. Your father and ehre your deine mother, Eltern, so that you will live long. Und du lange lebst. That's not Christ. Aber das ist nicht Christus. That's the old, das ist das Alte. That Jesus came to fulfill. Was Jesus erfüllt it's hat. It's now everybody. Honor Christ. Wir sollen alle Christus ehren. You see, it's when you follow Christ that you can honor Christus folgen, your father and your mother. Even when you are not the one to honor your father nicht and your mother. Du sollst deine Eltern ehren. It's God that is to honor Gott soll sie ehren. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, if you serve me, my father will honor you. Jesus sagt, wenn du mir dienst, wird mein Vater euch ehren. If you choose Jesus, wenn du dich für Jesus entscheidest, God will honor, wird Gott will honor you. Dich ehren. We honor whoever you have given, whatever you have given him. Er wird das ehren, was du ihm übergeben hast. We honor those your loved ones. Amen. Mm-hmm. Then thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Thou shalt not covet your neighbor's house. Thou shalt not covet your neighbor's wife. You see, and so on and so forth. There are many. Praise the Lord. Hallelujah. You see, all the Ten Commandments. But in 1 John 3:23, we have a new commandment. A new commandment. Ein neues Gebot. You see, the new commandment that is different from this old commandment. Was let's go there. 1 John 3. 1 Johannes 3. You see, the Bible calls it new commandment. Wie nennt es neues? It's no longer. If it, you know, if the old was so strong enough, the new could have not come. Wenn das alte so gut gewesen wäre, wäre das neue nicht gekommen. If the new, if the old is so good, wenn das alte so gut why ist, should there be any new? Du solltest etwas Neues geben. Why should there be any new if the old have been so good? Wenn das alte so gut war. 23. Amen. Mm. And this is 1. Johannes 3. 1 John 3:22. Let us read 22 to the end. It 22. Says, and whatsoever we receive of him because we keep his commandment. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandment. and do those things that are pleasing in his sight. Not doing things that are pleasing in your sight. Nicht, dass wir Dinge tun, die für uns but in Christ's side, in the spirit's side. Für die geistliche No wonder God's children are not getting anything. Ja, wo das because it's all about you. Weil es immer nur um dich geht. What is pleasing to you. Was dir gefällt. And what pleases the spirit. Nicht, was dem Geist gefällt. He said, whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight. What he loves, we love what he loves and hate what he hates. Wir lieben, was er liebt und hasst, was er hasst. Faith please God. Der that's depending on Glaube Christ. Gefällt Gott. Please God. And this is his commandment. That we should believe on the name of his son, Jesus Christ. That's the commandment today. That you believe on Christ. Das ist das Gebot, was don't wir reject haben. Him, don't forsake him. Dass wir an Jesus Christus that glauben. Is the new commandment. Das ist das neue Gebot. Because until you reject Christ, you forsake Christ, you can never, commit all those things that the Lord said don't commit. Du wirst erst anfangen, Sünde zu fallen, wenn du Jesus Christus verweigerst. Praise the Lord. And love one another as he gave us commandment. Amen. Amen. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Learn never to return to the old. Lernt niemals zum Alten zurückzukehren. Learn never. To return to the old. And don't allow anybody to take you to the old. Nicht zu, dass es irgendjemand zum Alten zurückbringt. I don't know if we have time to go into Daniel 1. Daniel 1, this is the old. Let us quickly just run through it. Amen. Go to Daniel 1. Daniel 1. Praise the Lord. Let us quickly go to Daniel 1. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel 1. Amen. Let me see where to read. Can somebody help us in reading? Or let me just quickly read. Amen. Amen. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessel of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessel into a treasure house of his God. And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuch, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed of the princes, children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace. At home, the mind teach the learning and the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meal and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Praise the Lord. Amen. The king wanted some people. Der König wollte einige Leute. And the children of Israel, some of them were chosen. Einige von ihnen wurden ausgewählt. They were chosen, and the king was going to feed them with his food. Der König wollte sie mit seinen Speisen ernähren. So that their body will look beautiful. Damit ihr Körper wohl genährt ist und frisch ist. But the children, look at verse 6. And among these were of the children of Judah, Daniel, Hananias, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuch gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and the Ananias, and of Shadrach, and the unto Meshach of Meshach, and the Azariah of Abednego. But Daniel proposed in his heart that he would not defy himself with the portion of the king's meat. Praise the Lord. Amen. Daniel chose God. Daniel hat sich für Gott entschieden. Are you choosing God in your life? Entscheidest du dich für Gott in deinem Leben? Are you choosing Christ? Entscheidest du dich für Christus? Is Christ the reason why you are still here? Ist Christus der Grund, weshalb du immer noch hier bist? Or is it flesh? Was ist das Fleisch? Praise the Lord. Halleluja. But Daniel proposed in his heart that he would not defy himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuch that he might not defy himself. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuch. And the prince of the eunuch said unto Daniel, I fear my lord, the king, who had appointed your meat and your drink, for why should he see your faces worse likened than the children which are of your sort? Then shall he make me endanger my head to the king. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this eunuch was also afraid of the king. Auch, hatte auch Angst vor dem König. That at the end, if you are not, but if you are not as good as others, du nicht so gut bist wie andere. What do you expect? How was the king will kill me? Der König wird mich töten. Because he will know that you have not been eating. Der wird wissen, dass du ihr nicht gegessen habt. Praise the Lord. Hallelujah. You know we have our food. Wir haben unsere Essen. The gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. It's our food. Amen. The gospel of Christ is our food. Then said Daniel to Maza, whom the prince of the eunuch has set over Daniel, Hananias, Meshach, and Azariah, prove yourself, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenances of the children that eat of the portion of the king's meal. And as thou seest, deal with thy servant. Praise the Lord. He said, let us just change just for only 10 days. And see which is better. What's better? Praise the Lord. Hallelujah. You know, here there is going to be a sign. Es wird ein Zeichen geben. You see, there's a sign that Daniel wants to use sign here. Daniel will ein Zeichen geben. But today is all about Christ for all. Geht es nur um Christus. The gospel of Christ. Das Evangelium von Jesus Christus ist unser Zeichen. You see, there, this time they believe. is so different from our time. Die Zeiten, in der sie gelebt haben, ist anders als unsere Zeit. Praise the Lord. Halleluja. It's not what you want, it's what the Holy Ghost wants for you. Es geht nicht um das, was du willst, sondern was der Heilige Geist will. We'll continue from there on Sunday. Amen. Amen. So please, let me stop here because of time.